Lektion 4, Übung 2. Hallo, Li Hua. Hallo, Sören. Kommst du mit ins Extremo oder hast du heute Abend schon was vor? Ins Extremo? Ja, dort machen wir mittwochs immer Afterwork-Party. Und heute ist Mittwoch. Afterwork-Party? Und was macht ihr da? Wir feiern ein bisschen. Am Mittwoch sind es nämlich nur noch 2 Tage bis zum Wochenende. Das feiern wir immer. Ja, und was macht ihr da? Wir reden, wir trinken etwas, vielleicht eine Cola oder ein Glas Wein oder ein Bier oder so. Ach so, ihr geht in eine Kneipe und trinkt Bier. Moment, im Extremo gibt es auch chinesischen Tee. Ja, ja. Du, ich trinke nicht immer Tee. Ich trinke auch gern mal ein Glas Wein. Bier nicht so gern. Einfach eine Cola ist auch okay. Prima. Dann bist du bei unserer Afterwork-Party im Extremo genau richtig. Ja, aber heute geht es nicht. Ich bin zum Abendessen bei deutschen Freunden. Oh. Li Hua hat eine Kartoffelparty. Isst du so gern Kartoffeln? Klar, warum nicht? Sicher, wir Chinesen essen gern und viel Reis. Aber jetzt bin ich in Deutschland. Da esse ich auch Kartoffeln. Mit Fleisch und Gemüse. Wie die Deutschen. Nudeln mag ich übrigens auch. Nudeln? Gut. Da bist du im Extremo genau richtig. Da gibt es prima italienische Pasta. Und Pizza. Eine gute Pizza, da sage ich auch nicht nein. Also, nächsten Mittwoch bin ich dabei. Vielen Dank für die Einladung. Wann geht es los? So um 6. Was? So früh schon? Oder um 7, wie du möchtest. Jedenfalls nach der Arbeit. Ist ja eine After-Work-Party und keine Kartoffelparty. Trotzdem, viel Spaß heute Abend.